Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Freitagabend der Kantine Zone. Dieser Freitagabend wird ja literarisch oder literaturpolitisch und musikalisch. Also es wird jetzt hier um Literatur in der DDR gehen und danach gibt es die Schlagerrevue. Bevor ich Andrea Jäger vorstelle, die jetzt über staatlich beauftragte Praxisrelevanz der Literatur in der DDR sprechen wird, vielleicht noch zwei Hinweise. Wir suchen noch die letzten Freiwilligen. Es sind eigentlich alle Schichten voll, aber für den Abwasch heute Abend braucht es vielleicht noch zwei Personen, die sich vorstellen können, damit zu helfen. Und die Barschichten in der Plusbar morgen Abend müssten noch besetzt werden, wobei das auch eher nachts ist. Und ich will auch, solange der Büchertisch noch da ist, gerne nochmal auf unsere Publikation hinweisen, vor allen Dingen auf die Publikation zur Kantine Sabot, in der wir quasi die Kantine dokumentieren, die sich mit dem Anarchismus auseinandergesetzt hat. Und das ist vielleicht insofern interessant, als dass da durchaus so ein paar Kontroversen auch abgebildet werden in diesem Heft und ja, es um Fragen der Staatskritik geht. Andrea Jäger ist uns empfohlen worden als jemand, der ja, zur DDR-Literatur arbeitet und wir haben dann miteinander telefoniert und Andrea hat mich ja, eigentlich sehr offen gefragt, was denn unser Interesse an dieser DDR-Literatur ist und ich habe dann erstmal erzählt, ja, wir wollen uns halt kritisch mit der DDR auseinandersetzen, jenseits der gängigen Klischees und wollen wirklich versuchen, einen kritischen Begriff von dem zu entwickeln, was die DDR gewesen ist und da gehört für uns irgendwie die Literatur dazu und Leute von uns aus dem Vorbereitungskreis haben Christa Wolf gelesen und Brigitte Reimann. Ich hatte irgendwie so, als das DDR-Thema bei der Kantine feststand, habe ich von Erik Neuth Spur der Steine gelesen und auch eine Radiosendung dazu gemacht und mich irgendwie damit auseinandergesetzt. Dann haben wir irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen und ich meinte so, naja, zwei Fixpunkte von so einer Auseinandersetzung hier auf der Kantine könnten ja sein, irgendwie der Bitterfelder Weg als so eine literaturpolitische Linie, als ein Fixpunkt und auf der anderen Seite dann dieses berühmte 11. Plenum des ZK der SED, was als Kulturkahlschlagsplenum in die Geschichte eingegangen ist und wo danach ja unter anderem DEFA-Filme verboten wurden, aber wovon natürlich auch die Literatur betroffen gewesen ist. Andrea Jäger hat dann gemeint, naja gut, das ist irgendwie auch ein sehr gängiger Fokus, gerade mit diesem 11. Plenum und es bestimmt sehr den Blick auf die DDR-Literatur, aber eigentlich wäre vielleicht ein anderer Fokus interessant, gerade wenn man darüber spricht, was ist eigentlich Zensur und wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und sie meinte, das Interessante an der DDR-Literatur ist vielleicht eher, dass zum einen die DDR als Staat der Literatur eine sehr hohe Bedeutung beigemessen hat und zum anderen, zumindest in der Anfangszeit, sehr viele Literaten ihre schreibende Tätigkeit als Beitrag zu diesem Staatsprojekt verstanden wissen wollten und vielleicht sind das so die Fixpunkte, die dieses Verhältnis zwischen Literatur und Staat ausmachen, auch wenn sich das später dann die Koordinaten davon verändern. Und so sind wir quasi zu diesem Thema der staatlich beauftragten Praxisrelevanz gekommen. Andrea Jäger kommt aus Frankfurt am Main. Sie hat in Marburg Germanistik, Philosophie, Politologie und Geschichte studiert. Von 2002 bis 2022 war sie Professorin für neuere und neueste deutsche Literatur in Halle. Und ja, sie hat zu vielen Themen gearbeitet, die mit Literatur zu tun haben, aber sie hat eben auch gearbeitet zur Literatur der DDR, zur Ausbürgerung von Schriftstellern und Schriftstellerinnen aus der DDR und zur Literatur nach dem Systemumbruch 1989. So viel vielleicht zur Vorrede. Der obligatorische Hinweis, die 18 Uhr Vorträge, also auch jetzt der Vortrag, werden per YouTube gestreamt. Ihr seid als Publikum nicht zu sehen im Stream. Falls es euch trotzdem unangenehm ist, dann mit der Stimme in der Diskussion zu hören zu sein, dann sagt uns das gerne. Oder ihr benutzt die QR-Codes, die hier rechts und links an der Wand sind. Da habt ihr Zugang zu einem Fragenpad, wo ihr die Fragen, die sich dann vielleicht ergeben, auch reinschreiben könnt. So viel. Ich freue mich, dass du da bist. Jetzt muss es gehen. Ich freue mich auch und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und lege gleich los, ich knüpfe nochmal an unser Telefonat an. Ich möchte nämlich ein paar Überlegungen zur Selbstvergewisserung zu diesem Thema loswerden und die sage ich jetzt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum kann es überhaupt von Belang sein, als ein kritischer Mensch sich heute mit der DDR zu befassen? Also nicht als Forscher an einem Institut mit irgendeinem DFG-Auftrag, sondern als ein politischer Mensch, der Kritik an diesen Verhältnissen hier hat. Und dann fällt einem natürlich als allererstes auf, dass man pausenlos damit konfrontiert ist, das ist ja, hört ja nie auf offenbar, dass bei jeder Kritik, die man an irgendetwas übt, einem sofort entgegengehalten wird, ja, ja, das kennen wir schon, worauf das hinausläuft, das läuft auf sowas wie die DDR raus und das ist ein autoritäres Regime und da fertig. Damit ist jede weitere Befassung mit der Kritik in den meisten Fällen ja dann auch vorbei. Es sei historisch bewiesen, dass linke Kritik immer in Diktatur mündet. Also kaum will man was zu den hiesigen Verhältnissen sagen, hängt einem schon das die Notwendigkeit an, zu dementieren, dass man nicht die DDR meint, wenn man Kritik übt. Und dieses Dementi, das macht man dann irgendwie so halbscharig, weil man eigentlich gar keine Lust hat, auf dieses Thema jetzt zu sprechen zu kommen. Und wenn man es getan hat, dann hinterlässt es den merkwürdigen Nachgeschmack, dass man seinem Gegenüber irgendwie in den Maßstäben seiner Zurückweisung auch noch Recht gegeben hat. Und das ist, also wenn man diese Konstellation, die glaube ich jeder von euch in irgendeiner Weise schon hatte, wenn man die sich nochmal überlegt, dann ist auch klar, mit Wissen über die DDR kommt man diesem Einwand überhaupt nicht, kommt man mit diesem Einwand überhaupt nicht zu Rande. Also der lässt sich von irgendwelchen sachlichen Auskünften über die DDR nicht erschüttern, der ist auch gar nicht interessiert daran. Es reicht ja, dass das Kommunisten waren und Diktatur und vor allen Dingen, dass es abgeschifft ist. Das reicht, um die Kritik heute zurückzuweisen und verlangt eigentlich nur ein Bekenntnis, dass man das nicht will und deswegen eigentlich auch auf seine Kritik irgendwie zu verzichten hätte. Der Inhalt, der einem da entgegengebracht wird als Auskunft über die DDR, der ist auch sehr stereotyp, den hört man in allen Varianten und der heißt, der Sozialismus ist notwendigerweise Repression. Das ist das antikritische Credo des Vorwurfs. Dieser Vorwurf, zu dem will ich ganz kurz etwas sagen. Ich glaube, dass es überhaupt keinen einzigen Staat auf der Welt gibt und auch keinen sozialistischen, der Repression als Zweck hat. Mir scheint es eine ganz merkwürdige Art und Weise zu sein, über gesellschaftliche Verhältnisse zu urteilen, nämlich dass man feststellt, da wird Gewalt ausgeübt, Klammer auf, wo nicht, Klammer zu, und dass dann aus dieser Ausübung, aus der Tatsache, dass dort Leute inhaftiert werden, vertrieben werden etc. geschlossen wird, dass dann das überhaupt der Zweck sei. Ich setze dahinter ein ganz riesiges Fragezeichen und diesem Fragezeichen will ich mich heute auch widmen, weil diese Staaten, egal von welchem man handelt, immer auch ein positives Verhältnis in dem Sinne hatten, dass sie ihre Bevölkerung benutzt haben, dass sie sie eingespannt haben und das ist das, was es zu untersuchen gilt. Wofür hat der DDR-Sozialismus seine Leute eingespannt? Wofür hat er sie gebraucht? Was war sein Anliegen? Wofür? Was wollte er mit ihnen anstellen? Und das, meine ich, ist auch die Frage, die man sich ganz getrennt von diesen Auseinandersetzungen, in denen man steht, vorlegen kann und vielleicht sogar auch vorlegen sollte, nämlich wie die eigene Kritik an den Verhältnissen der DDR beschaffen ist. Und zwar in dieser Art und Weise, dass man sich überlegt, wie kann es sein oder wie ist es zu erklären, dass ein Projekt, das sich die Befreiung von Ausbeutung und von militärisch-politischer Gewalt aufs Programm geschrieben hat, wie kommt es, dass sich das so gegen die eigene Bevölkerung gerichtet hat? Wie ist das, was ist der Grund? Was wollten die von ihren Leuten? Und meine These zu dieser Frage ist, der Schlüssel für eine Antwort liegt in der Eigenart, in der Spezifik der Kapitalismuskritik, mit der diese Sorte, sage ich jetzt mal, Sozialismus angetreten ist und aus dem erklärbar wird, warum man sich auch in so etwas Wahnsinniges wie eine Systemkonkurrenz mit dem Westen überhaupt eingelassen hat. Also die Systemfeindschaft, für die kann man nichts, aber die Systemkonkurrenz, die musste man schon wirklich aktiv betreiben. Jetzt arbeite ich ja und bin ja auch dazu eingeladen, so ziemlich an dem allerletzten Zipfel, der über die von mir aufgeworfene Frage irgendwas Gutes zu sagen hätte. Die Literatur und die Kulturpolitik sind bestimmt nicht das wichtigste Feld und nicht das, woran sich entschieden hat, worum es in der DDR geht und wofür dieser Sozialismus da aufgebaut wurde. Aber dennoch, ich will versuchen, so viel wie möglich aus dieser Thematik rauszuziehen. Und mein Thema ist tatsächlich heute ein bisschen was zu der Absicht des Staates, also zu seiner Kulturpolitik zu sagen, zu den Schriftstellerinnen, die damit umgegangen sind und zur Zensur, die sie dann als Antwort erhalten haben. Fangen wir mit der Frage an, wollte die Partei? Für die Machthaber des realen Sozialismus war es nie eine theoretische Frage, ob von der Literatur praktische Wirkungen ausgehen könnten. So vielzählig die theoretischen Einlassungen von Wissenschaftlern und Schriftstellerinnen auf die Frage nach der Wirksamkeit von Kunst auch sind, die sozialistischen Politiker gingen von der Gewissheit der praktischen Bedeutung von Literatur aus. Diese Gewissheit beruhte allerdings keineswegs einfach auf einer Fehleinschätzung dessen, was Literatur zu leisten vermag. Im Gegenteil, sie war eine politische Willenserklärung der kommunistischen Parteien, die den Künstlern den Auftrag erteilten, sich nicht wie in der bürgerlichen Gesellschaft als schöner Schein, als schöner Überbau zu begreifen, sondern als ein Medium, von dessen Produkten das Gelingen der Gesellschaft mit abhinge. Stalins Parole, Schriftsteller sind Ingenieure der menschlichen Seele, hat ihren Einfluss bis zum Ende der DDR eigentlich nicht verloren und sie drückt aus, in welchem Maße und in welcher Hinsicht die Machthaber der DDR der Literatur im für sie positiven wie negativen Sinne Wirkung zuschrieben. Sie gibt auch den Adressaten der Beeinflussung an. Das staatliche Bedürfnis nach Erziehung der Menschen, das sich in dieser Parole anmeldete, drückte zweierlei aus. Offenbar wussten die Machthaber nur zu genau, dass ihre Gesellschaft, die sie im Namen ihres Volkes und zu dessen angeblichen Nutzen errichteten, gar nicht durch die Lebensbedingungen überzeugte, die sie der Bevölkerung bot. Dafür gibt es, also die DDR-Obrigkeit hat selber das immer versucht zu erläutern, am Anfang in den Aufbaujahren damit, dass, ich glaube, in einem Arbeitskreis ist es jetzt auch gerade zur Sprache gekommen, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die sie da bearbeitet hat, ja eine Ruinen waren. Also ein zerstörtes Land, zusätzlich demontierte Fabriken und dann noch Sabotage aus dem Westen. Also natürlich die sachlichen Voraussetzungen für eine Ökonomie, in der es keine Ausbeutung gibt und in der die Leute nach ihren Bedürfnissen an den Resultaten der Ökonomie partizipieren können, die hatte denkbar schlechte Bedingungen, aber dieses dieses scheinbare Übergangsphänomen hat sich ja dann als ziemlich hartnäckig erwiesen, die Trennung der Leute von den Resultaten der Produktion ist also damit mit den Voraussetzungen, auf die die trafen, nicht erklärt. Die Partei hat in dem Auftrag an die Literatur allerdings auch ein ganz anderes Feld erstmal beackert. Sie hat festgestellt, sie kann die Leute nicht gewinnen über die Verhältnisse, die sie ihnen ökonomisch bieten kann. Sie hat sie aber auch nicht dann einfach überzeugt. Ich meine, sie hat ja eine Bevölkerung geerbt aus dem Faschismus. Das waren zu großen Teilen alles Antikommunisten, schwer geschult in dem, wie böse die Weltrevolutionäre sind. Da hätte es ja einiges an Aufklärungsarbeit auch bedurft. Die Aufbaujahre verlangen aber von der Literatur und von den Künstlern und von den Kulturschaffenden überhaupt einen ganz anderen Blick. Dieser Blick heißt Menschenbildung. Und das Ziel dieser Menschenbildung soll sein, eine Interessenidentität, eine Interessenharmonie zwischen Volk und Obrigkeit zu erzeugen. Das ist jetzt schon wahrlich ein merkwürdig fast totalitäres Anliegen. Weil man ja sagt, wir müssen uns jetzt erstmal die Leute schmieden, damit sie zu uns passen. Und ich sage das nochmal ganz deutlich, das ist was völlig anderes, als die Leute ins Bild zu setzen darüber, mit welchen Verhältnissen im Sozialismus ein Ende zustande kommen soll, also was man für Ausbeutung im Kapitalismus hält, was man da weghaben will, wie man das Privateigentum bekämpft etc., sondern das ist wirklich sie ansprechen als Teil einer Bevölkerung, die sich auf den sozialistischen Weg machen soll, und zwar im Sinne der Partei, so wie sie das vorschlägt. Also Gewinnen minus des sozialistischen Inhalts ist Menschenbildung. Das ist die eine Seite dieses Programms. Die andere Seite, und die ist mir jetzt aber wichtig, sie nicht zu unterschlagen. In diesem Anliegen drückte sich gleichzeitig ein Bewusstsein der Mächtigen in der DDR aus, vom Volk und seinem sozialistischen Engagement abhängig zu sein. Also es ist nicht so, dass es der DDR-Obrigkeit einfach wurscht war, was die Leute gedacht haben. Es kam darauf an, sie zu gewinnen. Das musste sein. Sie sollten ein wirkliches sozialistisches Engagement entwickeln. Also sozialistisches Engagement heißt jetzt hier ein positives Engagement für diese Gesellschaft, die die SED da aufbauen wollte. Und diese Abhängigkeit, die Partei dort formulierte, die existierte tatsächlich. Also das war etwas Objektives. Im Gelingen ihrer ökonomischen Programme war sie wirklich darauf angewiesen, dass die Leute mitmachen. Das ist, ich kann das jetzt hier nicht ausführen, aber wenn man sich so den Kapitalismus heutzutage anguckt, dann ist da von Abhängigkeit des Mitmachens nicht mehr viel zu sehen. Die bis zu dem neuen ökonomischen Plan, wie heißt es noch? NÖSPEL heißt die Abkürzung, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Neues ökonomisches System der Planung und Leitung, so jetzt habe ich es wieder. War das auch explizit, dass gesagt wurde, das sozialistische Bewusstsein ist eine wesentliche Produktivkraft für die Ökonomie. Was das bedeutet, da komme ich jetzt in ein paar Stichworten drauf zu sprechen. Ich mache ja hier keinen Vortrag über die Ökonomie. Das ist jetzt hier so ein ganz kleiner Abstecher, den nehme ich mir raus und dann mache ich ihn gleich wieder zu. Die herrschenden Sozialisten waren unentwegt unzufrieden mit den Resultaten ihrer Ökonomie, mit den sich immer wieder neu einstellenden Disproportionalitäten, dem Widerspruch von Qualität und Masse der Gebrauchsgüter, dem Widerspruch zwischen der Funktion der Waren als Geldgrößen im betrieblichen Rechnungswesen und als Mittel für Produktion und Konsumtion, dem Gegensatz von betrieblichem Geldbedarf und staatlichem Anspruch, seine Einkünfte zu vermehren und gemäß seinen politischen Bedürfnissen zu verausgaben. Literatur, die Dokumente über Treffen von Politikern, von Wissenschaftlern, aber auch die Literatur selber ist voll mit Beispielen für diese Friktionen, wo einfach das, die Seite der Gebrauchswerteigenschaften, der Produktionsresultate in harten Kontrast steht dazu, dass sie für die Betriebe und in der Rechnung des Plans als Geldgrößen auftauchen. Für das an seinen Erfolgsmaßstäben gemessene Misslingen der Produktion hatte der DDR-Staat eine politische Interpretation zu bieten. Man sollte das als nicht antagonistische Gegensätze begreifen, dass die 50er Jahre sind, auch noch die 60er sind voll von diesem Terminus, ja? Also Gegensätze ja, aber nicht antagonistisch, also Gegensätze, die keine sind. Diese, und das sollte heißen, wenn man es nur entsprechend handhabt, dann ist das versöhnbar. Diese Kritik an den Produktionsresultaten drückte zugleich eine prinzipielle Zufriedenheit mit der Produktionsweise aus, und zwar als Gewissheit, dass man eigentlich über alle Mittel schon verfügt, die Ökonomie erfolgreich und effektiv zu gestalten, weshalb es lediglich vom richtigen Gebrauch der Mittel abhängen sollte, ob sich die gewünschten Resultate einstellten. Die Unzufriedenheit hatte somit einen Adressaten, die Subjekte, die von den staatlichen Mitteln nicht den richtigen Gebrauch machten und so die gewünschten Ergebnisse vereitelten. Die Beseitigung ökonomischer Mängel wurde folgerichtig in erster Linie zu einer Willensfrage erklärt. Diese Sicht auf die Resultate der Ökonomie ist ihrer Natur nach legitimatorisch, hatte aber einen anderen Stellenwert als den eines bloßen theoretischen Kommentars zu dem Geschehen. Vielmehr erhob die Politik diese Sicht zur praktischen Handlungsmaxime, die sie offensiv vertrat, und behandelte dementsprechend ökonomische Probleme als Frage der richtigen Einstellung. Ihr merkt, wir nähern uns dem Erziehungsbedarf. Die Partei hielt diese Sicht auch nicht für ein Fehlurteil, vielmehr entnahm sie ihrer Ökonomie lauter Indizien dafür, dass die politische Moral der Betriebsmitglieder tatsächlich ein bedeutender Produktionsfaktor war. Schließlich hatte sich der reale Sozialismus ja auch einiger kapitalistischer Sachzwänge entledigt, die hat er abgeschafft, etwa die Konkurrenz der Betriebe, die Erpressung mit Arbeitslosigkeit und so weiter. So war die Planerfüllung, genauso wie die Planübererfüllung, die man immer mit eingeplant hat, tatsächlich abhängig von dem Engagement der Arbeiter im Betrieb. Deren Einstellung wurde zum produktiven Element, insofern sie dem staatlich verordneten moralischen Muster folgte. Ich bin verrutscht. Gefordert, und das ist jetzt der Inhalt dieser Einstellung, der Inhalt des Ideals, des, wie man sagt, in den 50er Jahren des neuen Menschen, den es zu schaffen gilt. Gefordert war Selbstlosigkeit, also Einsatz in der Produktion, ohne nach dem eigenen materiellen Nutzen zu fragen. Schließlich sollte die Produktion zum Nutzen des Staatsreichtums angekurbelt werden. und die dauernde Bereitschaft, also das sollte es begleiten, zur Selbstbezichtigung. Also zu dem Selbstvorwurf, man hängt sich nicht genug rein, man hat noch nicht das Nötige rausgeholt, man ist verzagt, man ist kleinmütig, man könnte diesen Ringofen auch rund um die Uhr laufen lassen und dabei noch reparieren, ist ja dann auch passiert und so weiter. Ungeachtet der Erfahrung, dass gerade die getreue Erfüllung der Planvorschriften die Quelle all der bilanzierten dysfunktionalen Wirkungen war, sollte sich der Arbeiter als Quelle der Störung begreifen, also auch als der alles entscheidende Hebel, diese zu beseitigen. Auch das dauerhafte Ausbleiben der gewünschten Produktionsresultate blamierte aus staatlicher Sicht nicht dessen Erklärung als Resultat mangelnden Engagements, sondern stachelte diese Sicht geradezu an. Dabei war sich der Staat praktisch immer sicher, dass die geforderte Haltung des sich engagierenden Staatsbürgers nicht auf freie Einsicht beruhen konnte. Materielle Anreize, Normerhöhungen und materielle Anreize wurden eingeführt. Druck wurde ausgeübt. Und das waren die wirklichen Quellen des Engagements. Heuchelei und Berechnung, über die man in der Literatur der 50er Jahre massenhaft Beispiele findet, auf Seiten der Werktätigen, die notwendige Verlaufsform davon. Indes wollte der Staat es nie bei dieser pragmatischen Gewissheit belassen. Von Beginn an wurde das Ideal verfolgt, sich auf eine Bevölkerung zu stützen, deren Wille gänzlich in sozialistischer Moral aufging, der egoistische Berechnungen fremd waren, die also nicht mit Zwang und Anreiz zur Erfüllung ihrer Pflichten getrieben werden musste. Das Geistesleben in der DDR und damit auch in der Literatur, auch die Literatur, wurde von Staats wegen damit beauftragt, dieses Ideal vom sozialistischen Menschen zu propagieren und seine Verwirklichung voranzutreiben. Diesen Auftrag, also das ist die Bitterfelder Konferenz, oder es waren ja mehrere, da drin wurde dieses Ideal dargelegt und den Schriftstellern durch empfohlen, sie sollen in die Betriebe gehen, den Menschen dort studieren und die Probleme kennenlernen und dann genau in diesem Sinne Vorbilder und Beispiele erzeugen. Der Auftrag, den die Literatur da bekommen hat, den konnte sie nie erfüllen. Wie sollte sie einen Beitrag zur Bildung eines Menschen leisten, der als Garant der Harmonisierung staatlich installierter ökonomischer und gesellschaftlicher Gegensätze gedacht war? Nur wenige Schriftstellerinnen jedoch kritisierten diesen Widersinn des sozialistischen Menschenbildes und deckten den Auftrag an die Literatur als das auf, was er immer war, als das staatliche Bedürfnis, nämlich eine ideologische Sicht auf die gesellschaftliche Realität mit literarischer Glaubwürdigkeit ausgestattet zu sehen. Viele Autorinnen und Autoren sahen in der staatlichen Kulturpolitik vielmehr ein Angebot zur Lösung eines für sie grundlegenden Dilemmas, das sie beim Schreiben hatten. Die Trennung der Literatur vom gesellschaftlichen Leben, die Einflusslosigkeit literarischer Kritik, die sie während des Nationalsozialismus erfahren mussten. Vor allen Dingen sahen sie es als ihre Pflicht, einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich das Dritte Reich nicht wiederholt. In der Bedeutung, die die staatliche Kulturpolitik der Literatur beimaß, sah Anna Segers zum Beispiel die Grundlage für literarische Einflussnahme auf die Entwicklung der Gesellschaft. Die Reflexion auf die Wirkung ihrer Texte begriff sie nicht als Schranke ästhetischer Freiheit, sondern als deren eigentliche Erfüllung. insofern die Literatur Anwalt einer humaneren, friedlicheren Gesellschaft ist. Und genau in dieser Logik, in der Logik dieses Anspruchs, liegt es schließlich auch, dass die staatliche Interpretation die Gegensätze seien Resultate mangelhaft ausgebildeten Engagements und Fehlverhaltens bei den Literaten auf fruchtbaren Boden fiel. Sahen Sie doch die Erziehung des Menschen, die Bewusstmachung seiner Lage, die Befähigung zum gesellschaftlichen Gestalten als ihr ureigenes Metier an. Das ist eine Übereinkunft, die natürlich ein krasses Missverständnis dieses staatlichen Auftrags war. Die Wertschätzung, die viele Autoren der DDR als einem Land entgegenbrachten, in dem sich humanistische und sozialistische Ideale auf dem Weg zur Realisierung befinden, beruhte also nicht zuletzt auf der Bedeutung, die der Staat der Literatur für den Aufbau und für die Weiterentwicklung der Gesellschaft verliehen hatte. Den Schein einer Interessenharmonie zwischen Staat und Literatur kündigten die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch dann nicht notwendig auf, wenn der Zensor in den literarischen Prozess eingriff. Das tat er übrigens von Beginn an, also das Kahlschlagplenum ist da nicht der Anfang. In den 50er Jahre sind voll mit Angriffen auf Intellektuelle und Künstler im Zusammenhang mit dem 17. Juni, im Zusammenhang mit den Ungarnaufständen, wurden sie inhaftiert und zum Teil mit harten Strafen belegt. Also wie beispielsweise Walter Janka, der Chef des Aufbauverlags. Die meisten betroffenen Autoren reagierten auf Eingriffe der Zensur nicht wie Dissidenten, die Toleranz für ihre abweichende Meinung eingefordert haben, sondern sie verlangten vielmehr nach Anerkennung ihrer Werke, gerade weil sie sich mit dem Ansinnen in Übereinstimmung meinten, gesellschaftlich verantwortlich zu schreiben. Vor diesem Kriterium leuchteten sogar manche Vorwürfe ein. Es gibt ja diese Instanz des inneren Zensors, das wurde, solange es die DDR gab, noch rauf und runter diskutiert, ja, inwieweit die Schriftstellerinnen und Schriftsteller den Zensor überflüssig gemacht haben, weil sie ihn schon in sich aufnehmen. Diese Instanz macht nur vor diesem Hintergrund Sinn. Die Schere im Kopf war nicht einfach eine taktische Kalkulation, damit man veröffentlichen kann. Die innere Stimme ist vielmehr gekennzeichnet durch den Widerspruch, dass die Schriftstellerin einerseits von der Differenz der Realität zu den eigenen Idealen menschlichen Zusammenlebens wussten, zugleich aber die Realität darüber nicht verwerfen wollten, weil sie darin die Gefahr sahen, auf diese Weise erst die Differenz unaufhebbar zu machen. Die Relativierung des eigenen moralischen Rigorismus als Mittel seiner Realisierung ist ein entscheidendes Charakteristikum der Selbstzensur. Diese Logik, die ist mir auch in späteren Jahren, also nicht jetzt nur in Bezug auf die 50er Jahre begegnet. Das funktionierte auch noch während der Biermann-Ausbürgerung und auch noch bis in die 80er Jahre rein. Ja, Die Sorge immer war, wenn man jetzt zu radikal auf seiner Kritik besteht, dass man dann überhaupt jede Realisierungschance vergeigt. Und aus diesem Grund hat man sich quasi zurückgenommen mit seinen Einwänden. Es gab daneben freilich auch immer eine Hoffnung darauf, dass die Zensur sich auf Dauer erübrigen könnte oder sich zumindest offener kritischem Engagement gegenüber erweisen würde. Anhaltspunkte für diese Hoffnung fand man nicht zuletzt in der staatlichen Zensurpraxis selbst. Bücher die unter staatliches Verbot fielen, hatten auch bei staatlichen Repräsentanten oder Parteimitgliedern Fürsprecher. Diese hatten das zensierte Buch als Lektoren oder Verleger genehmigt, als Kollegen befürwortet, sich in den Verbänden offiziell oder inoffiziell sogar dafür eingesetzt. Die Hoffnung auf eine systemimmanente Überwindung der Zensur, die sich aus der willkürlichen Zensurpraxis nährten, übersahen allerdings eins. Die willkürliche Anwendung der Zensur war nicht etwa ein Zeichen für mögliche Milderung der Verbotskriterien, sie gehörte vielmehr notwendig zur Zensur dazu. Die Anforderungen an die Schriftstellerinnen und Schriftsteller als Produzenten einer Ideologie, mit der die Realität der DDR versöhnt oder versöhnbar gedacht werden konnte, waren äußerst widersprüchlich. Die Literatur sollte zeigen, dass die Identität staatlicher und individueller Interessen bereits mit der Existenz des sozialistischen Staats prinzipiell gegeben war und zugleich, dass es noch großer Anstrengung bedurfte, dieses Ziel zu erreichen. Sie sollte das Neue in den gesellschaftlichen Beziehungen als das bereits Realisierte darstellen und zugleich wurde sie immer wieder aufgefordert, dieses Neue durch ihre besonderen Möglichkeiten erst noch zu ermitteln. Was ja nun ein recht deutliches Dementi dessen war, dass das Neue das Bestimmende und für jedermann Erfahrbare der sozialen Beziehungen gewesen sei. Die Literatur sollte zeigen, welch hervorragende Charaktere der Sozialismus hervorgebracht hat, den Helden der Arbeit, den Neuerer, den Schrittmacher, den neuen Menschen, alles übrigens Typen, die sich quasi in Selbstaufopferung in die Arbeit schmeißen und nicht mehr nach rechts und nach links schauen. Ja. Das als das Menschen, das Ideal des Sozialismus. Aber indem sie dieser Forderung nachkam, verwies die Literatur ja auch immer zwangsläufig auf das Gegenteil, nämlich dass solche Charaktere alles andere als Normalität waren. Auch dieser Widerspruch ging selbst noch in ihren Auftrag mit ein, sollte doch die Literatur Vorbilder schaffen, um den neuen Menschen erst auf den Weg zu bringen. Diese grundlegende Paradoxie der DDR-Kulturpolitik, die Literatur sollte die Existenz der Interessenharmonie von Staat und Volk würdigen und zugleich mithelfen, diese sozialistische Menschengemeinschaft durch ihren Beitrag erst herzustellen, setzte sich dann in Debatten fort um die Methode des sozialistischen Realismus. Das ist jetzt einfach nur noch eine Etage drüber mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Es fügt der bei diesem Gedanken gar nichts Neues mehr hinzu. Der Frage, ob und inwiefern die Literatur sich überhaupt je aus den Postulaten des sozialistischen Realismus abgeleitet hat, will ich hier nicht nachgehen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, der sozialistische Realismus als Werkzeug zur Beurteilung und Interpretation von Literatur. Die ihm eigentümliche Widersprüchlichkeit erlaubt es nämlich, ein und dasselbe Werk von demselben Maßstab aus abzulehnen oder zu verteidigen. Sofern es überhaupt öffentliche Diskussionen über umstrittene Werke gab, argumentierten Kritiker wie Befürworter mit denselben Kriterien, was dem einen zu viel Kritik bedeutete, die das Neue gar nicht mehr aufscheinen und den Alltag als grau erscheinen ließe, galt dem anderen als besonders glaubwürdige Parteinahme für den utopischen Gehalt der Realität, weil es für die gesellschaftliche Weiterentwicklung unabdingbar sei, Konflikte nicht zu verschweigen und falsche Zufriedenheiten zu kritisieren. Es gibt hier so ein, beim Aufbau Verlag, so ein Buch, Studien und Dokumente zum Kahlschlag, zu dem 11. Plenum von 1965. Das kann ich nur empfehlen. Das ist voll mit Beispielen solcher Argumentationsweisen. Also sehr prominent, auch Christa Wolf da drin. Ich kann vielleicht nachher einfach mal ein Zitat noch nachtragen. Auch die Autoren brauchten den durch den sozialistischen Realismus abgesteckten Argumentationsrahmen nicht zu verlassen, um ihre Werke zu verteidigen. Und so ging auch die Auseinandersetzung in der Regel, bis auf die wenigen, die wirklich in einem Dissidentenverhältnis und einem prinzipiell antikommunistischen Verhältnis zu dem Land standen. Wenn man es nur wollte, konnte man sogar ästhetische Positionen als Ausdruck des sozialistischen Realismus vereinnahmen, die sich deutlich von dieser Schreibweise abgrenzten. Einer der bestimmt prominentesten Fälle ist Peter Hacks. Die Wiederentdeckung einst verworfener Autoren schließlich vollzog sich nie als Kritik an den Maßstäben der Aburteilung, sondern als deren Neuauslegung. Die Autoren wurden rehabilitiert. Um es noch einmal zu betonen, die Möglichkeit gegensätzlicher Beurteilung eines Textes geht nicht darauf zurück, dass die Maßstäbe oder Maßgaben des sozialistischen Realismus unklar definiert gewesen seien. Sie ist vielmehr Resultat des unauflösbaren Widerspruchs, in dem die Realität als Ausdruck einer gesetzmäßigen Entwicklung gedacht wurde, in deren Rahmen die Utopie stets abwesend und anwesend zugleich sein sollte. Die beliebige Anwendbarkeit des sozialistischen Realismus als Interpretationsmaßstab verweist darauf, dass sich aus ihm die Ablehnung und die Befürwortung eines Textes gar nicht abgeleitet hat und nicht ableiten konnte. Also so, ich will das auch nochmal wirklich sagen, um solche Stereotypen mal zu konterkarieren, ne? Weil in der akademischen Welt ist man inzwischen damit konfrontiert, dass es wirklich heißt, der sozialistische Realismus, das sei überhaupt das Gewaltregime des Künstlers gewesen. Na, der war jetzt nicht der Grund und auch gar nicht der zwingende Maßstab, nachdem Literatur verboten wurde. Die Funktion des sozialistischen Realismus bestand vielmehr in der Legitimation feststehender Urteile, deren Quelle nicht die Überprüfung der Texte an dem Kriterienkatalog sozialistischer Schreibweise war. Gegenstand der Beurteilung von Büchern, also wenn Bücher verboten wurden oder Texte verboten wurden, dann war der Gegenstand der Beurteilung immer der politische Standpunkt des Autors. Der Vorwurf der Abweichung von gemeinsamen sozialistischen Grundpositionen thematisierte diesen politischen Standpunkt des Autors oder der Autorin zum realen Sozialismus. Dieser wurde eingeschätzt und überprüft. Deswegen kann Ulbricht auch im Kahlschlag-Plenum immerzu davon reden, dass es gar nicht um Literatur ging. Also das ist ganz merkwürdig zu lesen. Ja, der sagt die ganze Zeit, was regt ihr euch auf? Wir reden hier gar nicht über Literatur. Die Literatur steht gar nicht zur Debatte. Das war sogar fast ehrlich. Es ging tatsächlich um den politischen Standpunkt der Leute. In diesem Gesinnungstest wurden die Texte als Auskunftsmittel herangezogen und taugten als zuverlässige Aussage recht wenig. Welcher zensierte Text hatte schon einfach Partei gegen das System ergriffen? Also im Kahlschlag-Plenum das prominenteste Beispiel, Werner Breunig, der Rummelplatz, der nach der Wende dann veröffentlicht worden ist. Man wird dort keinen einzigen Satz, keine Silbe Systemkritik lesen. Trotzdem ist er ins Kreuzfeuer geraten, vor diesem Plenum und dann auf diesem Plenum. Eine Überprüfung, also die Texte boten eigentlich für den politischen Vorwurf wenig Anhaltspunkte. So war eine Überprüfung des Autors oder der Autorin jenseits der literarischen Äußerung das, was sie, Gewissheit stiften musste. So war die Praxis der Zensur in erster Linie eine Praxis der Staatssicherheit. Positive Rezensionen aus dem Westen, Kontakte zu Medien der Bundesrepublik, zu Leuten, die als Oppositionelle dingfest gemacht wurden oder zu Republikflüchtigen, Verweigerung von Pflichten, denen man unterstand, Wehrdienst, FDJ und so weiter, waren Anhaltspunkte für nichtsozialistische Gesinnung. Dabei war es wiederum Sache der Interpretation, die gesammelten Personenmerkmale auf staatsfeindliche Gesinnung zurückzuführen. Der Lyriker Rainer Kunze musste das auf einem Schriftstellerkongress 1969 erleben. Da wurde ihm vorgeworfen, er arbeite objektiv dem Klassenfeind in die Hände. Ein feindlicher Wille, so die Sicht des Zensors, konnte also selbst dann existieren, wenn sein Träger ihn gar nicht gefasst hatte. Womit schließlich auch deutlich wird, dass und warum die Zensur notwendig willkürlich war. Wenn der Text und die Aktivitäten der Autorinnen der Interpretation bedurften, damit es zu einem staatlichen Befund über ihre Staatsuntreue kommen konnte, dann hing dieses Urteil selbst von kulturpolitischen Opportunitäten ab. Von der Frage also, welche Politiker, Verleger, Lektoren oder Parteisekretäre gerade das Sagen hatten und von deren Mut zum Risiko und nicht zuletzt von außenpolitischen Überlegungen, ob zum Beispiel Westkontakte von Autoren als Zeichen der Zersetzung oder des internationalen Ansehens von DDR-Literatur aufgefasst wurden. Der Umgang mit dem auf welche Art auch immer ermittelten abweichenden Willen, schließlich folgte der Logik des Ausgangspunkts. Da der DDR-Staat die Intellektuellen und die Literatur zu praktisch verantwortlichen Trägern der Gesellschaft erklärt hatte, exekutierte er dieses Programm hier negativ. Eine abweichende Position erschien ihm unmittelbar von praktischer Bedeutung. Aus seiner Gleichung, dass die Produktion von Weltanschauung dasselbe sei wie praktizierte Manipulation, also in den Köpfen des Volkes erfolgreich verankert war, ergab sich nur eine Konsequenz. Über verworfene Literatur durfte nicht diskutiert, sie musste unterbunden werden. Und wenn das Verbot der Veröffentlichung nicht ausreichte, musste der Autor selbst aus dem Weg geräumt werden durch Inhaftierung und/oder Ausbürgerung. Das ist dann die Praxis, vor allen Dingen ab den 70er Jahren, also auch schon in den 60ern haben die Kirchen Leute quasi in den Westen freigekauft und in den 70ern mit der Biermann-Ausbürgerung wird das dann eigentlich, ja, da gehen dann wirklich Massen oder werden gegangen. Das notwendig willkürliche Verfahren der Zensur lieferte den Anhaltspunkt für die Hoffnung auf größere Freiheiten für die literarische Gestaltung. Der Gegenstand der Zensur, die Überprüfung des Autors und seine vermeintliche Stellung zum System, ließ sich von den Autoren als letztes und eigentlich einziges Indiz für die praktische Bedeutsamkeit und Wirkkraft der eigenen Texte interpretieren. Ein verbotenes Buch erschien in dieser Interpretation als Zeichen der Schwäche des DDR-Staats. Also so dreht sich jetzt die Betroffenheit dann um. Ja? Das interpretiert sich als Zeichen von eigentlicher Stärke. Der Staat durch das Buch als derart herausgefordert, dass er es um seines Selbsterhalts willen untersagen musste. So bewies die Zensur, selbst noch für Literaten, die der DDR den Rücken gekehrt hatten, ex negativo die Brisanz der eigenen Werke und deren Fähigkeit in soziales Handeln umschlagen zu können. Von der ursprünglichen Absicht, die sozialistische Gesellschaft mit aufzubauen, war dieser Bedeutsamkeitsbestimmung allerdings nicht mehr viel anzusehen. Der Kampf um die Anerkennung durch den Staat operierte zunehmend mit der Umkehrung der Opferlogik, dass die Literatur nämlich eigentlich das Land auszeichne, wenn sie es denn nur dürfte. So ein, man muss sagen, in der Konsequenz Herrscherlob rannte bei der Partei offene Türen ein. Die nämlich änderte mit dem Kahlschlagplenum einschneidend ihren Auftrag an die Literatur. Und wenn ich jetzt noch ein paar Sekunden Geduld habe, dann lese ich euch ein Zitat vor, das mir jetzt erst in der Vorbereitung auf diesen Vortrag so richtig ins Auge gefallen ist und was nochmal in aller Härte zeigt, wie sich auch der staatliche Auftrag modifiziert hat und damit auch die Gründe, gegen Autorinnen und Autoren vorzugehen, weil man jetzt noch was ganz anderes von ihnen wollte, sich verschärft haben. Jetzt spricht Ulbricht. Jetzt möchte ich ganz offen zu den Genossenschriftstellern sprechen. Die Genossenschriftsteller können sich überhaupt nicht darüber beschweren, dass ich im Zentralkomitee nicht offen spreche. Ich möchte ganz offen die Frage stellen, wie kann man eine solche Lage meistern? Dieter Noll hat gesagt, zuerst muss man sich abgrenzen. Zuerst muss man begreifen, wie die Lage ist. Aber das genügt jetzt nicht mehr. Sondern jetzt kommt es darauf an, eine solche Leistung auf literarischem und künstlerischem Gebiet zu vollbringen, mit der bewiesen wird, dass unser Weg den Interessen des Volkes bewiesen wird. Dass unser Weg den Interessen des Volkes, den Interessen der Republik entspricht. Deshalb meine massive Kritik an der neuen deutschen Literatur. Nicht nur wegen 2, 3 Artikeln, die darin enthalten waren, über die wir anderer Meinung sind, sondern deshalb, weil wir wollen, dass der Schriftstellerverband vorwärts kommt. Und wenn er vorwärts kommen will, dann müssen sich die Schriftsteller jetzt zusammensetzen, um die NDL zu einer solchen Zeitschrift zu machen, die in der Welt Ansehen gewinnt, über die man in ganz Deutschland und in der Welt spricht. Das ist unser einziger Wunsch. Einen anderen Wunsch haben wir nicht. Einen anderen Weg habt ihr nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass sich im Fernsehen die Schriftsteller, die Regisseure und Dramatiker mithelfen, solche Fernsehspiele auszuarbeiten, über die das deutsche Volk, also nicht nur die Bürger der DDR, spricht. Das ist jetzt der Übergang, wirklich die Literatur in die Pflicht zu nehmen für die Austragung der Systemkonkurrenz, und sie soll so etwas schaffen, also die Literatur als Beweis der Interessenharmonie, ja, das ist ja sowieso ein Wahnsinnsantrag. Sie soll der Welt zeigen, wie vorbildlich die DDR ist. Und das heißt, sie soll so etwas sein wie Nationalliteratur mit der Ausstrahlung, ja, wohin jetzt? Also wir haben ja einen Vortrag gehört über die Weltrevolution, damit hat das jetzt überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eine Konkurrenz zwischen Staaten, in denen man die Literatur als nationalen Ausdruck benötigt. Dass das nicht lustig werden konnte, das ist, glaube ich, klar. So, jetzt höre ich auf. Dann vielen Dank für deinen Vortrag. Es gibt die Möglichkeit zur Diskussion und genau, es sitzen, wir haben es so ein bisschen versucht nachzuzählen, über 100 Leute auf jeden Fall hier im Saal. Deswegen haben wir uns überlegt, es ist gut, dass jeder versucht, die Frage prägnant auf den Punkt zu bringen und wir so als Orientierung 2 Minuten Redezeit vorgeben und nach 2 Minuten auch so ein kleines Zeichen geben. Ich habe so Sichtkontakt mit Julian, der mir auch hilft, den Saal im Blick zu halten wegen den Meldungen. Genau, meldet euch gern, dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Sie haben gesagt, dass es diesen Kurzschluss gab zwischen der Literatur und der Manipulation der Bevölkerung. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, wie es dazu eigentlich kam, weil da muss ja ein bestimmtes Menschenbild dahinter stecken, das eigentlich der Bevölkerung ja auch gar nicht zutraut, zu unterscheiden zwischen Literatur und Propaganda. Genau, vielleicht haben Sie da noch ein paar Worte zu. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, ist das von staatlicher Seite oder von auf der Seite der Schriftstellerinnen? Das habe ich nicht ganz begriffen. Also ich habe Sie so verstanden, dass das von staatlicher Seite aus kam. Also dass deswegen überhaupt diese Relevanz der Literatur darauf aufbaute, dass man annahm, dass sie eben diesen Erziehungsauftrag hat und aber auch erfüllen kann. Genau. Also das Menschenbild, was dahinter steckt, ich habe das ja nur kurz sagen können, weil ja Ökonomie jetzt gerade nicht mein Thema ist, ja, aber das Menschenbild ist auf der einen Seite der Entwurf eines Helden der Arbeit, einer Figur, die selbstlos ist, die alle Friktionen des Plans kompensiert, ja, die in jeden Planwiderspruch so eingreift, dass sie quasi durch eigene selbstlose aufopfernde Tat diesen Widerspruch beseitigt. Das ist das Menschenbild. Und man merkt natürlich, dass das, ja, wie soll man sagen, das ist so praktisch wie unpraktisch. Das ist ein Anspruch, unter dem man die Bevölkerung setzt. Und die staatliche Seite hat sich natürlich, muss man furchtbarerweise sagen, niemals darauf verlassen, dass dieses Monster dann wirklich Realität wird, ja, sondern die wirklichen Beweggründe waren die Erpressung mit Lohnelementen, also die Produzenten sind ja auch im Sozialismus nicht die Herren über ihr Produkt gewesen, sondern sie haben einen Lohn erhalten, ja. Und diese Form des Erpressungsmittels, die hat der sozialistische Staat ja nicht aus der Hand gegeben. Im Gegenteil, das hat er zu einer kompletten Hebelwirtschaft ausgearbeitet im Nöspel. Also das sind Erpressungsmittel, das andere natürlich, man kann das in Spur der Steine lesen, die moralische Traktierung der Leute durch Parteiobere, das ist die wirkliche Praxis davon. Aber das heißt eben andererseits nicht, dass das nicht im Raum gewesen wäre, das war der Maßstab des Anspruchs, so sollten die Leute arbeiten. Und die Literatur sollte eben sagen oder zeigen, dass dieser Mensch möglich ist. Die 50er Jahre sind voll mit einerseits sehr informativen, also aus heutiger Sicht informativen Texten, ja, wo man wahnsinnig viel über die Produktion erfährt, indem sie eben versuchen, solche kompensatorischen Helden der Arbeit zu kreieren. Und ich habe jetzt überlegt, wo das Wort Manipulation gefallen ist, eigentlich erst ganz am Ende, ne, habe ich mal gesagt, das war ein Manipulationsideal, natürlich, das ist das Ideal, dass kaum, dass der Literat was sagt, landet das auch schon in den Köpfen der Leute. Aber das Da beziehen die sich quasi auf ihren eigenen Anspruch, die Herrschenden. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Ich bin sehr herausgefordert von diesem Ansatz und hoffe, dass ich ja beim Anschluss an die Frage gerade das präzise fassen kann. Also meine Frage ist die Rolle der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, denn wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so wie du das dargestellt hast, haben wir einerseits die DDR-Obrigkeit, also den Staat, Partei, SED-Parteifunktionärinnen oder hauptsächlich Funktionäre, die so eine Art Plan haben, die auch also so weit Elite sind, zu wissen, was mit diesem postfaschistischen Volk jetzt anzufangen ist. Und wir haben das Volk. Und das Volk, das ist eben eins, dem man nicht so richtig über den Weg trauen kann, mit dem man diesen Staat so, wie das gewollt ist, nicht machen kann. Und die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sind ja nun aber, also allein da, diese Zweiteilung, die stößt einem ja schon auf, der Logik nach. Also warum sind die einen Menschen so und die anderen so, woher kommt das? Und dann haben ja die Schriftstellerinnen und Schriftsteller noch eine Sonderrolle. Und die werden ja aber auch als Werktätige begriffen. Und kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie wurden die sozusagen konzipiert, dass sie diese Vermittlungsrolle zwischen, diese Interessenharmonie überhaupt ausüben konnten? Wo standen die in diesem Bild? Das ist eine gute Frage. Also mal auf gar keinen Fall auf der Seite kommunistischer Agitation. Ja, das ist eine ganz andere Sparte und die ist auch nicht ins Auge gefasst worden. Daraus kann man schon erahnen oder das legt zumindest mal nahe, darüber nachzudenken, dass die SED, dass sie die Bevölkerung gar nicht als Arbeiterschaft gewinnen wollte und gar nicht als Sozialisten gewinnen wollte, sondern sie wollte sie als Volk gewinnen. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis, was man zu ihnen hat. Weil zu einem Volk gehört nun mal eine Obrigkeit dazu. Ja, da ist man eben dann derjenige, der überhaupt die Zwangsklammer um diese Identität ist. Also die der Mangel an Zustimmung, auf den die SED getroffen ist oder der ganze Staatsapparat nach dem Krieg, ja, das kann man ja ihr jetzt schlecht vorwerfen, dass sie den Sozialismus ohne Volk aufgebaut hat. Das ist halt, weil es ein Kriegsresultat ist. Aber sie hat überhaupt ihre ganze Bezugnahme auf die Bevölkerung, ihre ganze Überzeugungsarbeit, die hat sie begriffen als, ich muss mir ein Volk schmieden. Und das sind eben Leute, die einer Obrigkeit zur Verfügung stehen, um das jetzt mal etwas plakativ und abstrakt zu sagen. Und deswegen, und so kommen die Schriftsteller ins Spiel. Also die meisten der Autoren oder viele der Autoren hatten doch jetzt von Kritik der bürgerlichen Ökonomie wenig Ahnung. Ja, wer weiß, was die denen hätten erzählen können. Und sie haben sich ja auch allesamt nicht wirklich viel dafür interessiert. Dann gab es Wissenschaftsgremien, in denen wurden so in den 50er Jahren solche Dinge diskutiert, wie ist denn das überhaupt vernünftig, von einem sozialistischen Wertgesetz zu reden? Gibt es denn überhaupt eine sozialistische Ware? Ist das nicht ein totaler Widersinn? Ja? Sollen wir wirklich das K1 von Marx, also den ersten Band vom Kapital, lesen als Vorschlag, wie man Ökonomie macht, wenn man es nur richtig macht? Ich kenne eigentlich nur einen einzigen Autor, der einen prominenten Autor, der das überhaupt geblickt hat und dagegen geredet hat, und das war Heiner Müller und vor allen Dingen im Lohndrücker. Da kommt es so vor, da kommt überhaupt noch die Idee vor, dass der Staat doch nicht das Ziel ist, ja, sondern bestenfalls ein notgedrungener Zwischenschritt, dass man doch keine beaufsichtigende Gewalt braucht, wenn man gerade dabei sein will, Gegensätze in der Gesellschaft abzuschaffen. Ja, das sind aber alles Sachen, die sind ja auch sofort dann gedeckelt worden, mitten im Bitterfelder Weg noch. Ja. Also du merkst, der Übergang auf die Schriftsteller war jetzt wirklich hinten und vorne kein Übergang auf eine kommunistische Ausbildung der eigenen Bevölkerung, sondern war wirklich gedacht als Identitätsstiftung. Und zwar jenseits der Fragen, um die sich der Sozialismus dreht, nämlich nützt es den Leuten, ist die Produktion für sie da, sind Verhältnisse der Ausbeutung abgeschafft? Ja, vielen, vielen Dank für den super tollen Vortrag, hat mich total inspiriert. Ich wollte nochmal nachfragen zu dieser These, die du jetzt auch in den Raum gestellt hattest, dass die DDR-Volkswirtschaft nochmal in besonderem Maße angewiesen war auf das Engagement der Menschen oder sozusagen ihren Arbeitseinsatz zur Produktivitätssteigerung. Und genau, du hattest ja sozusagen vielleicht auch als Steilvorlage so gesagt, dass es vielleicht in den kapitalistischen Volkswirtschaften heute da ein bisschen ein anderes Verhältnis ist. Jetzt könnte man natürlich schon auch argumentieren, dass die in einer ähnlichen Art und Weise auch darauf angewiesen sind, dass ihre Subjekte Normen der Leistungsgesellschaft stark verinnerlichen, dass die sich selber disziplinieren und dass sie irgendwie auch eben so eine bestimmte kapitalistische Arbeitsmoral an den Tag legen. Wie hast du das gemeint oder vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen? Ja, also ich fange jetzt erstmal mit der Seite DDR an. Ne? Ich wollte damit eigentlich vor allen Dingen betonen, das ist nicht einfach eine Absurdität. Ja, also mir kommt es sehr darauf an, sich klarzumachen, auf was hin diese staatlichen Aufträge und die staatlichen Zensurbedürfnisse überhaupt zugeschnitten waren. Welche Ansprüche lagen dahinter? Und diese Ansprüche waren auf eine bestimmte Sorte Benutzung der Leute aus. Also nicht einfach unterdrücken, sondern anwenden. Und das meine ich mit, deswegen wollte ich sagen, dieser junge Sozialismus der 50er Jahre bis in die 60er rein, der hatte es tatsächlich damit zu tun, dass die Arbeiter einfach nicht in dem Tempo gearbeitet haben, dass die Rechnung aufgemacht haben, naja, also wenn sie jetzt noch mehr arbeiten, dann werden die Normen am Ende noch erhöht und dann zahlt sich das noch überhaupt nicht aus. Ja? Also solche Sorten Abhängigkeit von dem Willen zum Arbeiten hatten die. Ja? Das sind zum Teil selbst gemacht oder sind insofern selbst gemacht, als die einerseits schon Produkte ihrer Hebelökonomie waren und zum anderen durch die Entledigung von lauter Zwangsmechanismen, die im Kapitalismus wunderbar funktionieren. Ja. Also natürlich bestreite nicht, dass es im Kapitalismus auch Arbeitsmoral gibt. Der größte Hebel, dich an deinen Arbeitsplatz zu schaffen und die dortigen Vorgaben zu absolvieren, ist die Notwendigkeit, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da kannst du dir jetzt viel dabei denken. Du kannst auch morgens in deine Firma latschen und sagen, es kotzt mich alles an und dann hebelst du dann doch den ganzen Tag. Gibt noch eine zweite Seite, die will ich vielleicht noch dazu sagen, weil die sich sowieso total vermischt mit der ökonomischen Besonderheit dieses Landes. Die zweite Seite ist die Möglichkeit der DDR-Bürger, das Land zu wechseln. Es sind ja unglaublich viele Leute wirklich auch abgehauen. Diese Möglichkeit, also ich meine, wir leben doch jetzt mitten in der Migrationsfrage. Ja? Ihr müsst das nur mal applizieren auf diese Frage, auf die Verhältnisse dort und dann springt einem das ins Auge, wie anders das war. Es hat sich im Westen ein Staat etabliert, der hat jeden DDR-Bürger als seinen Bürger deklariert und behandelt. Also wenn du die Grenze gewechselt hast, dann bist du automatisch deutscher Bundesbürger geworden. Das ist ein Privileg. Das hat ja sonst kein Migrant. Ja, normalerweise will dich kein Staat haben, wenn du abhauen willst. Und hier war aber klar, die ganze westliche Seite erhebt Anspruch auf die Bevölkerung. Und ermöglicht es damit den Leuten, rüberzugehen. Sie setzt damit natürlich auch so etwas wie eine ganz stinknormale Berechnung frei, die ich wirklich nicht positiv konnotieren möchte. Ja, das ist einfach, ich suche mir in den schrecklichen Alternativen, die mir so die verschiedenen Herrschaften bieten, eine aus, von der ich mir ausrechne, dass ich da besser klarkomme. Und nach diesem Muster sind ja massenhaft Leute auch abgehauen. Und das ist also, das habe ich jetzt in meinem Vortrag gar nicht erwähnt, weil ich nur auf diese ökonomische Seite gegangen bin. Aber diese politische Seite ist natürlich total virulent gewesen. Und auch da, siehst du, hat die DDR reagiert, so wie ein Staat reagiert. Sie hat eine Mauer gebaut, eine Grenze errichtet und hat sich ihres Volkes mit staatlicher Gewalt versichert. Ja. Also ich weiß nicht, ob du zufrieden bist. Ich würde einmal noch mal kurz auf Ihre Vorbemerkung zurückkommen zu Sinn und Zweck von Repressionen, wo ich dich auf einerseits sehr interessant finde, andererseits mit der ich auch ein bisschen hadere. Denn mindestens, wenn man sich die Tätigkeiten der Staatssicherheit, die Überwachungsmaßnahmen etc. anschaut, was für exzessive Berichte da erstellt wurden, jetzt kulturschaffende Dissidenten über kulturschaffende Dissidenten zum Beispiel, dann würde ich schon sagen, dass man da durchaus von einem System und von Strukturen der Repression sprechen kann, die eine Art zum Selbstzweck sich geriert haben und wo dann, glaube ich, der Nutzen oder der Ansatz dahinter oder das Menschenbild, auf dem das fußte, dann für mich nicht die wichtigste Analysekategorie ist, sondern dann die Tätigkeiten und die Strukturen, die da geschaffen wurden und sich selbst erhalten haben, auch auf eine Art und Weise. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das, was du jetzt beschreibst, ob das nicht das Spezifikum von jedem Geheimdienst ist. Also in der Logik eines Geheimdienstes ist es doch, alles an Daten zu sammeln, was er kriegen kann. Und da würde ich dir auch recht geben, dass die Stasi und ihre EMs jetzt kein weiteres Auswahlkriterium hatten. Die haben einfach gesammelt und ausgehorcht und notiert und weitergetragen. Aber ich habe das ja nicht als Urteil über die Stasi, also dieses staatliche Instrument der Ausspionierung und Kontrolle der eigenen Bevölkerung sagen wollen, sondern als Zwecksetzung dieses ganzen Regimes. Und da meine ich, also ich habe versucht, ein bisschen was dagegen zu sagen, ja. Das ist sicherlich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Literatur kann das ja nur am letzten Zipfel quasi klären. Ja? Aber immerhin, der sagt einem doch so viel, dass in der DDR etwas praktisch geworden ist, was ich auch am Anfang genannt habe, mit einer spezifischen Kapitalismuskritik. Die DDR-Sozialisten, also die den Staat dort gemacht haben, die haben eine entscheidende oder die haben ihr ganzes Schwergewicht an Kritik am Kapitalismus auf die ungerechte Verteilung gelegt. Also ich weiß nicht, wenn du bewandert bist im Kapitalband 1, dann sagt dir vielleicht der Übergang vom 4. zum 5. Kapitel was. Ja? Der heißt, im 4. Kapitel, da sind wir noch in der Zirkulation, und aus der Zirkulation kann dieses Mehr an Geld, was das Kapital ist, seine Vermehrung nicht folgen. Es muss also etwas in der Produktion passieren. Dort muss eine Ware eingekauft werden, die weniger kostet, als sie an Wert produziert. Also im Kapital steht was davon drin, dass der Kapitalismus eine Produktionsweise ist und die Ausbeutung eine Sache der Produktion. Der die Realsozialisten, also wenn du diese 50er Jahre Schinken liest über die politische Ökonomie, dann kannst du das alles nachvollziehen. Da liegt das ganze Gewicht der Kritik auf der Verteilung. Ja, dass die ungerecht ist. Und aus dem, wenn du das weiterdenkst, ja, dann kannst du dir schrittweise diese DDR rekonstruieren. Weil dann liegt es nahe zu fragen, ja, wenn es eine Frage der Verteilung ist, dann brauchst du einen Verteiler. Und dieser Verteiler ist dann der Staat. Dann muss aber auch der Reichtum bei ihm zentralisiert werden. Wenn er aber dort zentralisiert wird, wie nützt er dann den Betrieben für den Aufbau von oder für die Verbesserung der Produktion? Dann hat man ein Rechnungswesen installiert, Geldgrößen eingeführt, überhaupt eine ganze sozialistische Geldwirtschaft, also die Erzeugung von abstrakten Reichtum, von Reichtum, der Verfügungsgewalt repräsentiert auf die Mittel der Produktion und auf vor allen Dingen auf die Mittel, die produziert werden. Dann hat man ein System entwickelt über, nach welchen Maßstäben verteilen wir denn jetzt? Gerechter Lohn, dafür muss man was leisten. Ja, seit wann steht denn der Lohn im Verhältnis zur Leistung? Das ist ja für sich schon eine völlig aberwitzige Idee. Ja, also wenn der Lohn an der Leistung bemessen wäre, dann gäbe es ja niemals irgendeinen Kapitalismus. Ich will das jetzt nicht weiterführen, ja. Ich sag dir das nur, um zu sagen, wenn du das so mal weiterdenkst, dann wird klar, das war schon ein ökonomisches Programm und dann ein politisches Programm in einer Systemkonkurrenz. Also dieses, der Staat ist die sozialstaatliche Instanz seiner Gesellschaft, sie kümmert sich um die Leute, sie entscheidet, wer was kriegt. Sie führt Kriterien der Gerechtigkeit ein und diese Instanz ist zugleich immer bedroht vom Westen, von dem Systemgegensatz und also gehört sich auch die Gesellschaft eingespannt für deren Belange und deren Erhalt. So in diese Richtung. Da hilft dir jetzt Repression nicht mehr viel, das geht mit sehr viel Repression einher, aber der Zweck ist es nicht. Ich frage mich, du hattest zu Beginn so ein Zitat von Stalin gebracht mit so, der Schriftsteller ist der Ingenieur der menschlichen Seele. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern sich die Literatur im sozialistischen Realismus in Russland oder der Sowjetunion von dem der DDR unterscheidet oder welche Gemeinsamkeiten es da vielleicht auch gibt. Also das würde mich irgendwie nochmal interessieren. Das kann ich nicht beantworten, die Frage. Also da muss ich jetzt fast so antworten wie Carsten gestern. Da muss man jetzt fragen nach den Zeiten. Ja, also von wann reden wir? Die Literatur der Sowjetunion hatte wirklich ein ganz, ganz andere Fragen an der Backe in den 20er Jahren, das kann man überhaupt nicht mit der DDR vergleichen und ich kann das nicht seriös beantworten. Also natürlich gab es das einschlägige Werk Zement, gibt es Adaptionen aus der russischen Literatur, Anknüpfungen an ihr. Sie teilen das Programm des sozialistischen Realismus, aber insofern gibt es Parallelen, aber genauer kann ich dir da jetzt auch nichts zu sagen. Ja, ich wollte an zwei Punkten fragen, also zwei historisch unterschiedlich sind. Ich denke erstmal mit diesen Erziehungsgedanken, also es fand es ja erstmal völlig einleuchtend und auch notwendig in Deutschland, diese Bevölkerung, die Auschwitz auf den Gewissen hat, zu erziehen. Und das war ja, ich meine, da denke ich nur an diese Idee der Re-Education, da ist ja auch die Erziehung drin, von dem noch progressiven Teil damals aus den USA und was ist auch in der Frankfurter Schule. Also das war ja das Mindeste, wenn man es gleich gesagt hätte, die wären noch anders, also Methode Bomberherrisch, dann ist natürlich was übrig Erziehung. Das ist aus einer antideutschen Sicht völlig selbstverständlich. Die Frage ist dann natürlich nur wie. Und dann wird es nochmal mit Bitterfeld, also ich denke, da gibt es noch eine zweite Ebene, weil Bitterfeld war ja auch, da gab es ja letztes Jahr vor allen Dingen in Bitterfeld selber auch so eine Art Festival, wo Arbeiterinnen und Arbeiter selber ja auch Lesezirkel, Schreibzirkel gemacht haben und das war gar nicht so unterschätzt. Da leben ja Leute sogar noch und haben darüber auch berichtet. Also da war ja so eine Art, das bezieht sich ja auch auf die Weimarer Zeit und auf die Kommunisten, also auf diese Bund proletarischer Schriftstellerinnen. Ich fand, da war, wenn überhaupt, wenn man was Klassenkämpferisches, Kommunistisches findet, dann da drin. Während vorher diese Re-Education bezieht sich ja tatsächlich auf die ganze deutsche Bevölkerung, also zumindest auf den Teil, die keinen Widerstand geleistet hatten. Und ich denke, ob man das dann Erziehung oder Re-Education nennt, aber es war erstmal, denke ich, notwendig. Also das sollte man gerade aus einer deutschlandkritischen Sicht durchaus anerkennen. Also ich denke, das amerikanische Re-Education-Programm hatte einen völlig anderen Inhalt als das, was die DDR hier als Erziehung ihrer Bevölkerung betrachtet hat. Das bezog sich auch eigentlich kaum auf den, also diese Bearbeitung. Natürlich, es kam der Antifaschismus immer mit, spielte immer mit eine Rolle und es gibt ja auch kein einziges Theaterstück der frühen 50er Jahre, wo nicht irgendein faschistoider Bauer den die Erneuerung der Landwirtschaft oder die Erneuerung der Ökonomie vereitelt, aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was die Amerikaner in ihren Besatzungszonen zusammen mit den Briten und den Franzosen gemacht haben. Das andere mit den Zirkeln schreibender Arbeiter, ja, das gab es im Zuge des Bitterfelder Wegs. Das war die Idee, dass man das Volk an der kulturellen Entwicklung teilnehmen lässt, dass es Teil auch dieser Errungenschaft ist, ja, dass es nicht abgetrennt ist, dass es eine Art und Weise ist, wie man es nicht aufs Arbeiten festlegt. Dass jetzt aber die Produkte dieser Veranstaltung quasi das Sammelbecken für ein wirkliches sozialistisches Verständnis der Gesellschaft gewesen sein. Dafür, also das glaube ich nicht. Die Werke, die ich kenne, genauso wie das Handbuch für schreibende Arbeiter, heißt es Schreibende oder Lesende, das ist so ein richtiges Handbuch, da wird erklärt, wie der Arbeiter kreativ schreiben kann. Das ist kein Handbuch in Unterweisung ökonomischer Kritik. Ich möchte aber, wenn ihr erlaubt, möchte ich euch noch ein Zitat von Christa Wolf vorlesen, wo sie auf dem Kahlschlag-Plenum die kritische Literatur verteidigt. Und das mit einem Argument, wo sie über ihre Erziehungserfolge redet. Und ich glaube, deutlicher kann man es eigentlich fast gar nicht sagen, was sozialistische Erziehung meinte. Zitat: Ich hatte über 700 Einladungen und nicht nur ich, Strittmatter, Neutsch, Noll, allen geht es genauso. Natürlich habe ich nicht alle wahrnehmen können, aber sehr viele habe ich wahrgenommen. Und ich muss sagen, dass ich mit einem Gefühl aus diesen Diskussionen gegangen bin, dass ich gesagt habe, diese Menschen, die hier bei uns gewachsen sind, sind reif dafür, wirklich zu verstehen, worum es geht, reif dafür, solche Literatur, wie sie in den letzten Jahren entstand, zu begreifen, richtig zu verstehen und durch ihre Anregungen, durch ihre Kritik und dadurch, wie sie sich dazu verhalten, weiterzuentwickeln. Das ist in den letzten Jahren ein Grundprozess gewesen, der sehr stark gewirkt hat auf uns, aber auch auf uns Schriftsteller besonders. Dieses Erziehungsresultat, was Sie hier zur Verteidigung angegriffener Texte vorweist. Ich glaube, sie meint es wirklich ernst. Also das ist jetzt nicht einfach nur eine strategische Wortmeldung gewesen, sondern sie ist da wirklich drauf stolz. Und worauf sie stolz ist, ist, dass sie eine Leserschaft vorgefunden hat, die versteht, dass Kritik immer affirmativ ist, dass diese Kritik immer darauf aus ist, dem Land, also nicht systematisch kritisch ist, nicht irgendwie zu einem praktisch gemeinten Einwand führt. All das deklariert sie als die Reife dieses Volkes. Also man kann ihm Kritik präsentieren, ohne dass das Volk darüber kritisch würde. Das, sagt sie, ist das glorreiche Resultat ihrer Erziehung. Ja, danke. Ist vielleicht eine literaturwissenschaftlich naive Frage, weiß ich nicht. Aber das Dargestellte jetzt, hat das Auswirkungen auf die Fragen nach Qualitätseinschätzung von diesen Texten? Also weil das ist jetzt eine sehr, ja ich weiß nicht, wie so ein strukturelles Gefüge von Staat und Autorinnen und wir sind jetzt noch gar nicht in Texte reingegangen oder so, aber ist jetzt diese quasi strukturelle oder diese Meta-Überlegung über diese Produktionsbedingungen und dieses Verhältnis, entwertet das diese Texte? Das würde mich noch interessieren, wie beurteilt man das dann am Text? Also diese Texte bis zum Ende der 60er Jahre, ne, die in den 70ern verändert sich der Anspruch an die Literatur wieder und auch die Art und Weise, wie die Autoren damit umgehen. Aber wenn wir jetzt mal in diesen Gründerjahren sozusagen bleiben, wo das ja wichtig ist, ja. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, ich bin komme nicht aus dem Osten, sondern ich bin im Westen groß geworden. Und dort gab es ein ganz klares Qualitätsmerkmal für DDR-Literatur. Wann immer Kritik geäußert wird, dann ist das ein gutes Buch. Und wenn man vermutet, da ist keine Kritik drin, dann ist das ein schlechtes Buch. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben gegen diesen Mist angeschrieben. Nach der Wende hat sich das ja geändert, das Urteil. Ja, da hat es dann geheißen, eigentlich sind alle DDR-Bücher schlecht. Es gab Feuilletonisten, die haben dann eine Liste gemacht von nach diesem legendären Buch von Christa Wolf, was bleibt, was denn jetzt bleibt. Und da ist, glaube ich, nur Jurek Becker übergeblieben. Ja, also das ist, und selbst der ist ja gar nicht in der DDR geblieben, der ist ja auch in den Westen gegangen. Also dieses, das ist alles jetzt, weil es ja Literatur der DDR war, weil es an diesem System mitgestrickt hat, ist es schlecht. Und dann kriegt es das Etikett schlecht, weil Unterhaltungsliteratur oder niveaulos, weiß ich nicht. Ich sage jetzt auch mal keine literaturwissenschaftliche Antwort. Ja. Ich glaube, oder vielleicht ist auch sogar eine literaturwissenschaftliche Antwort, aber keine, die jetzt, sagen wir mal, so kanonisiert ist. Ich glaube, dieser ganze Anspruch, gute und schlechte Literatur, das kommt mir sowieso sehr suspekt an. Vor. Es hängt doch sehr davon ab, was du von der Literatur willst, was dein Maßstab ist, ja. Und ich kann diese Literatur kritisieren und ich lese sie trotzdem gerne. Ja? Ich finde ideologisch Werner Breunigs Rummelplatz schrecklich. Da gibt es Szenen über den Bergbau, da ist diese Figur des Helden der Arbeit richtig blutrünstig ausgemalt, ja, also der in fast in so einen Urrausch versetzt, der sich da vor lauter Selbstlosigkeit. Das ist furchtbar, aber es ist ein grandioses Buch, ich kann das trotzdem gut lesen, ja. Also dieses, ist es ein gutes Buch, ist es ein schlechtes Buch, da will man quasi so etwas haben wie, oder normalerweise gibt es die Frage so, dass man quasi das eigene politische Urteil, was man über einen Text hat, jetzt mit der Unangreifbarkeit eines ästhetischen Arguments versieht. Und das bringt einen nicht weiter. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, das hier erstmal zu beenden. Andrea ist ja aber am Abend noch da und die Gespräche können draußen auch noch weitergehen. 20 Uhr gibt es Abendessen und ab 21 Uhr gibt es hier die Schlager-Revue und dann danach in der Kneipe Ausklang mit Schlagern. Ganz vielen Dank für deinen Vortrag und für die Diskussionsbeiträge. Ja.